Kapitel 2 Schlechte Laune. Die beiden Familien sind im Ferienhaus angekommen. Oh, ist das schön hier, sagt Sophia. Ja, das ist wirklich toll, meint Frau Kern. Es gibt so viele Zimmer, sagt Herr Kern. Wie schön. Wir Mädchen gehen in ein Zimmer, die Jungen in das andere. Dann können wir nachts die Jungen ärgern. Haha, sehr lustig. Ich will ein Zimmer für mich allein. Das geht leider nicht, David. Du schläfst mit deinen Brüdern in einem Zimmer. Oh mein Gott. Oder du schläfst mit Sophia in einem Zimmer. Um Himmels Willen, nein. Sophia geht nun zu David und lacht ihn an. Was ist dein Problem, David Kern? Willst du uns den Urlaub kaputt machen? Du bist mein Problem, Sophia Struck. Das sagt meine Mutter auch immer. Damit kann ich gut leben.